Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Spaß. Hier ist die Elite. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von die Elite, das Laberziehen mit dem Zahlenenden aus dem CD. Glück auf! Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Bitte schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, herzlich willkommen bei die Elite, das Laberziehen mit dem Aushilfs-CD und dem Zahlenende. Tschüss. Nein, es ist zwar heiß, aber so schnell muss es dann nicht verstanden gehen. Hier wird nicht sofort Freibad und Co. eingeläutet. Ich hatte gehofft, das merkt keiner. Also, nein. Das wäre jetzt aber Ultra-Impro. Das war auch schon beim Thema Impro. Wir haben Kritik bekommen. Positive oder negative? Teils. Ich fühle mich geehrt dafür, dass wir, mit wem wir da ins Boot geworfen wurden. Okay. Wir wurden verglichen mit Georg Schramm. Ja. Und Matthias Belz. Matthias Belz kenne ich nicht, aber Georg Schramm ist doch der aus der Anstalt, der die lustigen Figuren spielt, oder? Genau, mit dieser Hand und dem Handschuh, ja. Und dem General und ja. Okay, und dieser Person... Und Bundespräsidentenkandidat war, vorgeschlagen wurde. Oh. Also es wollten den Menschen als Bundespräsidenten haben. Ja, wer ist aktuell unser Bundespräsident? Die Steinmeier, die Bundeseule. Also wenn ich die Wahl habe zwischen der Bundeseule und Georg Schramm, wissen wir, wie ich mich entscheide. Eben. Aber, also, die Kritik war, dass wir viel zu improvisiert sind und viel zu wenig strukturiert geplant, also so wie Kabarett. Nein. Da muss ich dazu sagen, ja, Mai, ganz ernsthaft, wir sind halt ein lustiger, kleiner, netter Satire-Podcast und keine öffentlich-rechtlich finanzierte Bühnenshow, die jeden Abend das Gleiche spielt, oder kein Kleinkünstler, der jeden Abend den gleichen Quark spielt und im Grunde fertig getextete Texte hat. Aber da werden wir heute drauf kommen. Wir werden heute was fertig gemachtes, quasi mehr oder minder halb fertig gemachtes performen. Hast du gerade gesagt, dass du mich heute fertig machst? Nee, aber wir werden was performen, was so halb fertig ist schon. Okay. Also das heißt, mein Part ist quasi schon durch und ich habe eigentlich auch alles fertig strukturiert und fast alles, was ich sagen werde, wird relativ nah an einer strukturierten, fertig geschriebenen Figur sein. Du, der einzige Chaosfaktor bist in dem Fall du. Also ist es so wie immer, oder? Nee. Häufig improvisiere ich ja mit. Okay. Wir werden auch gleich erklären, was wir tun, damit das Ganze dann auch schon klar ist, damit ja. Jeder weiß, was wir eigentlich gleich performen werden. Das wäre super. Das macht den ganzen Spaß nämlich erst recht aus. Die Kritik war dann zu dem, dass wir unsere Zielgruppe ist eher U50. Ich meine, meine Zielgruppe sind internationale Topmodels mit Doktortitel. Also, sorry, natürlich U50. Nein, also ich mache jetzt seit 26 Jahren irgendwie Internetgedönses mit Satire und allem drum und dran. Also 1999 habe ich mit dem Quark angefangen, wenn ich bedenke, dass wir damals schon wesentlich älteres Publikum hatten, als ich mit dem Quark angefangen habe. Die sind mitgewachsen, die sind auch alt geworden. Das heißt, die sind mindestens Ü50 heutzutage teilweise. Dementsprechend, nee. Ich glaube, wir haben keine echte Alterszielgruppe. Wir haben nur kein klassisches Kabarettpublikum. Das stimmt. Also eigentlich ist unsere Zielgruppe sind die Leute, denen Dieter Nuhr noch nicht extrem genug ist. Und die sind tendenziell Ü50. Also das müssen wir hier mal an dieser Stelle festhalten. Und für die Mario Barth zu intellektuell ist. Ja. Also Mario Barth ist ja auch intellektuell. Kennst du Intellekt? Kennst du? Kennst du Intellekt? So, also, was werden wir, also das, so viel zum Feedback, vielen Dank trotz allem, also das heißt ja, zumindest mal wieder jemand hat uns noch gehört und sich mal über uns Gedanken gemacht, das ist ja auch gut. Es gibt auch viele Menschen, die hören uns. Ja. Es gibt ja auch viele Menschen, die hören uns und denken gar nicht mehr. Also so, keine Ahnung, es gibt ja immer noch Menschen, die machen ein freiwilliges soziales Jahr und setzen uns als Schlafmittel irgendwelchen alten Menschen im Altersheim auf die Ohren, womit übrigens auch die U50-Theorie komplett geknackt ist. Also wir sind das perfekte Schlafmittel im Altersheim zum Beispiel. Und die kennen das ja auch nicht anders, dieses Donnergewitter und Stahlgewitter. Ja, das ist, ja. Was soll ich sagen? Aber können wir jetzt mal hier langsam zum Punkt kommen? Wir haben nicht ewig Zeit, weißt du, alte Leute, die sterben auch irgendwann und die wollen vielleicht die Folge noch zu Ende hören. Okay, also was wir heute machen werden, normalerweise funktioniert es ja anders. Ich sage einfach, wir machen das und dann machen wir es sofort. Heute werde ich davor erklären, was wir machen und auch schon eigentlich verraten, dass es völliger Mumpitz ist. Was eigentlich bei uns auf dem Beipackzettel steht, völliger Mumpitz. Genau. Also, wir werden heute einen Quiz spielen. 10 Fragen zum Thema AfD. Aha. Fakten über die AfD. Aha. Jeder Mensch kann das Ding nachher nachprüfen, ob das auch stimmt, weil wir werden einen Faktencheck veröffentlichen, angeblich. Aha. Jeder Mensch, wir werden darauf hinweisen, dass man den Faktencheck bei uns nach der Sendung findet. Oder anfordern kann per Kommentarfunktion. Und wer Kommentare, die Leute sollen quasi in den Kommentaren schreiben, Faktencheck, dann schicken wir es denen zu. Das heißt, natürlich werden wir nichts tun, aber Arsch, die Räuber, wir haben ja keine Zeit und keine Lust. Aber wir werden natürlich darauf hinweisen, weil Faktencheck ist ja das, was heutzutage eigentlich so gang und gäbe ist. Kein Mensch liest ihn, kein Mensch interessiert sich dafür. Die Lüge bleibt quasi im Raum schweben und es spielt überhaupt keine Rolle. Das Ganze ist natürlich deswegen satirisch, weil wir im Grunde etwas persiflieren, was eigentlich so den lieben langen Tag lang im öffentlich-rechtlichen Fernsehen stattfindet. Und dort auch eigentlich niemanden interessiert. So. Ja. Das ist die ganze Geschichte. Du nimmst quasi an diesem Quiz teil. Die Fragen haben wenig mit Wissen zu tun. Das ist reines Raten, weil Fakten, ne? Kein Mensch wenn braucht Dinge Fakten. Nicht faktisch. Nein, aber wenn Dinge nicht faktisch sind, kann man sie ja nicht wissen. Das stimmt. Genau. Entsprechend, ja, viel Spaß dabei. Du wirst da sicherlich auch deinen Spaß dran haben. Ich habe meinen Spaß gehabt beim Aufbau dieses Quizzes. Und ja, lass uns loslegen. Kriegen wir jetzt auch noch so einen Trenner, so eine Quizshow-Melodie, die jetzt hier so reinfliegt? Nein, das machen wir auch nicht in der Postprobe. Wir machen jetzt einfach... Und los geht's. Auch okay. So, willkommen zu unserem Quiz. 10 knallharte Fakten über die AfD. Für alle Menschen, die das jetzt bei diesem Quiz natürlich nicht so ganz verstehen, wir werden jetzt Fragen beantworten. Und falls ihr das nicht glauben könnt, was da am Ende als Fakt rauskommt, es gibt dazu einen Faktencheck, könnt ihr alles nachlesen. Wer den Faktencheck nachlesen möchte, schreibt uns einfach in die Kommentare Faktencheck und dann kriegt ihr das. Alles gut. Ja. Bist du bereit für das Quiz? Nein. Alright, das sind die grundsätzlichen Voraussetzungen, um loszulegen. Wie viele AfD-Mitglieder glauben, dass Windräder die Windrichtung ändern? Kriege ich was zur Auswahl? Ich dachte, du hast vielleicht schon eine spontane Idee. Oder muss ich schätzen? Ich würde sagen, mindestens 150%. Okay, also sind es A 10, B 42, C 100 oder D mehr als 1000? Also es geht schon um diese Vorstellung, dass wenn der Wind von Osten weht und der auf ein Windrad gerät, dass dieser Ostwind in einen Westwind verwandelt wird, richtig? Genau, glaube ich schon. Ja, okay. Ja, über 1000 auf jeden Fall. Also richtig. Ja. Also, 1-0 für dich. Ja, wer schon mal mit Windkraftmenschen diskutiert hat, der wird das kennen. Das ist einfach so. Die sind 1000%ig oder sogar über 1000%ig. Alright. Wann hat die AfD zum letzten Mal den Klimawandel ernst genommen? A. 1933. B. 1989. C. 1871. Oder D. bei Christi Geburt. Das ist bestimmt eine Fangfrage, weil 1933 hieß die AfD noch NSDAP. Da bin ich mir ziemlich sicher. Kann ich die Antwortmöglichkeiten nochmal hören? A, 1933, B, 1989, C, 1871 oder D, bei Christi Geburt? Dann muss es 1989 gewesen sein, weil, wie gesagt, 1933 hieß die AfD noch anders. Nein, es war bei Christi Geburt, da war Gauland dabei und ja. Aber da war der doch noch in der CDU. Da haben sie drüber nachgedacht. Ja, aber da merkst du was. Damals war er noch christlich unterwegs. Christi Geburt, Christus, CDU. Hä? Das ist verdammt vertrackt. Gut, also steht 1-1. Wie hoch liegen die durchschnittlichen Bestechungsgebühren für ausländische Spionagetätigkeiten? A. Machen die ehrenamtlich? B. 45.000? C. 12.345? Also 1, 2, 3, 4, 5. Oder D. 1.000 und die Immunität bei Flucht? Oh, du hast aber auch vertrackte Fragen dir da schon wieder rausgesucht. Also ich würde mir ja Immunität bei Flucht auf jeden Fall immer mit rausverhandeln, deshalb Immunität bei Flucht und Taschengeld halt. Ja, ist falsch, weil Immunität bei Flucht ist ja kein Durchschnitt. Das kannst du nicht mehr oder weniger fordern. Nächstes 45.000. Falls es einer nicht glauben mag, wie gesagt, Faktencheck. 2-1. Ja. Wie viele Wahlversprechen der AfD wurden seit ihrer Gründung tatsächlich umgesetzt? A. 0. B. 1. C. 2. D. 4. 2, aber alle durch CDU und SPD. Richtig? Nee, 0. Also es waren einfach nicht ihre Wahlversprechen, die sie durchgesetzt haben, sondern es waren halt Wahlversprechen von CDU und CSU. Naja, das waren ja doch schon irgendwie Wahlversprechen von der AfD und die CDU hat sie umgesetzt. Wie gesagt, lies im Faktencheck nach. Wer das auch wissen will, Faktencheck. Okay. Einfach in die Kommentare. Okay. Also ich werde dann nach der Folge einfach hier Faktencheck drunter kommentieren und dann wirst du schon sehen, was du davon hast. Genau. 3-1 gegen dich. Wie viel Euro betrug die höchste einzelne, später als unzulässig eingestufte Parteispende an die AfD? A. 25.000. B. 50.000. C. 130.000. Oder D. 250.000. 130.000 Euro. Und zwar in Hundekrawatten. Richtig. Perfekt. Hast du recht? Yes. Es steht 3-2 gegen dich. Endlich mal hier. Wird ja auch Zeit. Ja, wo hast du das hergewusst? Also ich meine, gab es da irgendeinen Grund, dass du das wusstest? Ich habe meine innere Angela Merkel gechannelt und die hat mir dann von ihren Berichten mit AfD-Parteispenden erzählt. Ah ja. Okay, 3-2. Nächste Frage. Wie viele AfD-Landesverbände stehen derzeit unter Beobachtung des Verfassungsschutzes? Und nein, der auf Mallorca gilt nicht. Also das ist noch Holger Apfel, der da überwacht wird. Hat jedes Bundesland einen eigenen? Ja, jedes Bundesland einen eigenen Verfassungsschutz. Und auch einen eigenen Landesverband. Es gibt auch in jedem Bundesland einen AfD-Landesverband, ja. Gibt es in jedem Bundesland nur einen AfD-Landesverband? Es gab mal in manchen Bundesländern zwei Fraktionen, aber es gibt nur einen AfD-Landesverband. Okay, wollte nur sicher gehen, ne? Nicht, dass da am Ende irgendwie sowas wie 32 rauskommt. Man weiß es ja nicht. Spalter! Volksfront von Judäa, Judäischer Volksfront, man kennt es. AfD. Und wir reden nur von den Erwachsenen-Landesverbänden, wir reden nicht von den Jugendorganisationen. Ja, aber also ich gehe mal davon aus, 15. Du hast doch gar die Antwortmöglichkeiten gehört. Ja, aber ich gehe trotzdem von 15 aus, weil es gibt ja auch noch Bayern. Also es ist A, 3, B, 7, C, 12 oder D, 16. Jetzt ist irgendwie 15 nicht dabei. Bist du sicher, dass deine Auswahlmöglichkeiten richtig sind? Kann ich... Nee, du könntest ja zum Beispiel auch überlegen, vielleicht im Saarland... Sind die ja alle mit dem AfD-Landesverband verwandt? Da beobachten die nicht wirklich. Ja, doch. Also da funktioniert das. Also das macht Anke Rehlinger. Also im Saarland leben ja nur drei Leute. Das sind Anke Rehlinger, Heiko Maas und dieser AfD-Knilch halt. Und das macht die halt nebenbei in ihrem Job als Ministerpräsidentin. Ja, die ist da halt Ministerpräsidentin. Was ist mit Lafontaine und Wagenknilch? Und auch im Saarland. Nach meinen letzten Informationen sind die nach Stalingrad übergesiedelt. Ach so, okay. Ja gut, ja. Kann sein. Kann ich hier als Breaking News verkündigen. Außerdem sind also A3, B7, C12, D16. Dann nehme ich 12. Richtig. Juhu. Damit steht's 3-3. Hurra. Wie viele parteiinterne Chatgruppen wurden schon geleakt, in denen rechtsextreme Inhalte geteilt wurden? Und es geht wirklich um parteiinterne, es geht nicht um Polizei, nicht um Bundeswehr, nicht um Verfassungsschutz, nicht um die Massen-Chatgruppen und so weiter und so fort. Es geht wirklich nur um parteiinterne Chatgruppen. Yeah, ich hab das schon verstanden. Also nur weil alle Cops Bastarde sind und alle AfD-Mitglieder Bastarde sind, heißt das ja nicht, dass alle Cops in der AfD sind. A 7, B 13, C 88, D 18. Definitiv 88. Nein, es ist leider nur 18. Die restliche sind Dunkelziffer. Ja. Aber meinst du, die haben bewusst geleakt, dass 18 interne Chats aufgeflogen sind? So als Solidaritätskundgebung an Wertet Schäpe? Wahrscheinlich haben sie Angst, dass jetzt irgendwann der 19. rauskommt und sie sich denken, scheiße, jetzt müssen sie schnell 69 weitere. Und vor allem 69, das klingt ja schon so schmuddelig. So verdrehte Zahlen. Anrüchig. Okay, also 5-3. Wie viele Bücher über Demokratie hat die AfD in ihrer Parteizentrale im Bund, wohlgemerkt, im Bund im Regal stehen? Mhm. A, 0, B, 3, C, 7 oder D, 12? Also definitiv D, 12, weil man muss ja seinen Feind kennen und muss sich bilden, wie er funktioniert. Ich habe extra gesagt im Bund, in der Parteizentrale im Bund. Ja. Nein, 0. Die 12 Bücher stehen alle bei Alice Weidel in der Schweiz zu Hause. Da kommen die dann vorbei und können sie lesen, weil Schweiz Demokratie. Ja, aber ist die Schweiz, also, ist die Schweiz kein Bund, freier Helvetia? Ja, Bund, freier Helvetia, aber eben nicht Bund, Bundesparteizentrale. Ja, das hast du jetzt aber nicht gesagt, dass es nicht um die Bundzentrale der Schweiz geht. Doch, ich habe extra gesagt, Parteizentrale im Bund. Ja, deshalb ja. Du hast nicht, das könnte ja auch in Graubünden beispielsweise sein, da sind gleich mehrere Bunde vereinigt. Ja, jetzt kalauern wir. Dafür werde ich bezahlt. 6-3. Noch eine letzte Frage. Wie viele Faktenprüfungen muss eine AfD-Rede durchlaufen, um nur noch 10% Fehlinformationen zu enthalten? A. 1. B. 5. C. 20. Oder D. 100. Ich war bislang davon ausgegangen, dass es aus metaphysischen Gründen gar nicht möglich ist, eine AfD-Rede mit so wenig Fehlinformation zu produzieren. Aber naja, man ist ja lernfähig. Also es ist schön, dass auch ich in diesem Format hin und wieder Dinge hinzulerne. Ich würde gerne mal so eine Rede hören, die nur 10% Fehlinformation enthält. Ich meine, selbst wenn die ein Grußwort für die Freiwillige Feuerwehr einsprechen, dann kommt da nur Quark raus. Dann müssen es schon 100 Prüfgänge sein, damit man sie auch alle findet. Richtig. Es steht 6-4 gegen dich. Aber ja gut, du hast immerhin 4 richtige. Das ist doch ja gut. Ja, in diesem Land steht es immer gegen mich und für die AfD. Da bin ich schon im Land der Täter, bin ich da dran gewöhnt. Gut, das war's auch schon. Das waren die 10 Fragen zum Thema Fakten zur AfD. Perfekt. Also ich schreibe jetzt ich drop jetzt in die Kommis einfach Faktencheck und dann schicke ich mir selber so einen Faktencheck zu. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Also, wie gesagt, alles, was es jetzt an Fakten gab, lässt sich auch nachlesen im Faktencheck. Wir haben da alle Quellen drin. Und falls irgendein Klugscheißer jetzt um die Ecke kommt und sagt, das waren doch nur 9 Fragen, wieso habt ihr 10? Wie gesagt, steht im Faktencheck. Viel Spaß dabei. In diesem Sinne, tschüssing! Tschüss!